Der Zuavenoberst. Hörspiel von Olivier Cadieu. Aus dem Französischen von Ulrich Menke. Mit der Öffnung der Gittertore beginnt die befahrbare Allee und zieht sich mehrere Kilometer durch die Dunkelheit. Gäbe es nicht die plötzlich auftauchenden Weideflächen, die von schwarzen Zedernwänden begrenzt werden, könnte man sich vorstellen, in die Erde hinabzusteigen. Nach unzähligen Wendungen öffnet sich der dunkle Tunnel vor einer Tudor-Fassade aus fast grauem Ziegel, deren elisabethanische Fensterfronten voller wappengeschmückter Scheiben völlig überladen wirken. In einem kreisrunden Bogen und unter leichtem Knirschen des zweimal täglich gehackten Kieses hält der Aston Martin DB4. 16 Schichten marineblauer Lack vor der doppelläufigen Wendeltreppe. Ein hochgewachsener Mann, beschuht mit wildschweinledernen Mokassins, einer unten geschnürten Hose, einer zackengemusterten Tweedjacke und weißem Hemd mit offenem Kragen, springt über die Wagentür und bricht sich den Knöchel. Nehmen Sie sich ein Double, Mann! Das nächste Mal! Hei, hei, hei! Brüllt Monsieur oben von der Treppe und tritt zur Seite, um eine Kohorte als Sanitäter verkleidete Diener passieren zu lassen. Der Zug tritt in die von einer Fensterfront beherrschte Eingangshalle und stellt die Bahre auf einem Divan zwischen zwei Palmen in blauen chinesischen Steinguttöpfen ab. Beim Humpeln denken Sie an uns, ja, Oberst? Sagen Sie mal her, aber schreien Sie nicht so. So höllenschlimm ist das auch wieder nicht. Zum Ersten wird man Ihnen lächerliche Tarnung raussuchen. Es tut mir leid, mein Bein. Hose zu eng. Was brummeln Sie da vor sich hin, Oberst? Gebrochen? Aber nein, ein Bruch tut viel weh. Immerhin nichts passiert. In Fosbury, sagen Sie mal her, Herzchen. Der Fuß ist natürlich schlimm, schmerzhaft. Tut mir leid, der Ärger. Tut's da weh? Natürlich, oh ja. Steht Ihnen natürlich frei, aber es wäre besser, sofort zu operieren. Sonst gibt's Wundbrand. Und der schießt mit Mordstempo hoch. Unter 0,0 sind Sie schwarz wie ein Zulu. Hier, trinken Sie das. Er schiebt ihm eine Flasche Cognac hochkant in den Hals und nimmt mit der anderen Hand die Säge. Das ist ein, wie soll ich sagen, schwieriger Augenblick. Aber dann Auferstehung. Andernfalls sind's die Würmer. Das Blut strömt übers Sofa. Und unser Gast verdreht schon die Augen, noch bevor Monsieur den Knochen durchgesägt und der Assistent den restlichen Desinfektionskognak über den Stumpf geschüttet hat. Der DB4 bremst auf den Millimeter genau. Der Oberst öffnet die Tür und steigt würdevoll aus, streckt seine Beine aus und lässt seine mit einem leichten Klack zusammengeklappte Brille in die obere linke Tasche seiner stahlgrauen Flanelljacke gleiten. Bevor er meinem respektvollen Gruß mit einem einzigen stummen Grunzen antwortet, deutet er mit dem Finger auf den Kofferraum, dreht sich auf dem Absatz um und dreht mir den Rücken zu, während er die Aussicht betrachtet. Leichter Spätnachmittagsdunst, es ist 18.45 Uhr, das Abendessen wird in 105 Minuten aufgetragen. Pause. Einige Minuten lang nichts. Wird schon werden. Atmung normal. Nichts Außergewöhnliches geschieht. Er hat sich den Knöchel nicht gebrochen. Keine reifen Spuren im Kies. Alles in Ordnung. Bringen Sie mir was zu trinken. Reißt es mich aus dem Schlaf. Drehung um 180 Grad, Öffnung der versteckten Dienstbotentür. Ich sollte schleunigst aufwachen. Überall verbremst. Superschneller Abgang über die Notfallwendeltreppe. Ankunft anrichtet, 23 Sekunden 10 Hundertstel. Ich liege über der Zeit. Ich verliere an Tempo. Ein gutes Pfund sehr trockene Eiswürfel in den Shaker. Ein Schuss Wermut, ein erstes Mal filtern, dreifache Dosis Gin, noch einmal filtern. Die Köche gucken mich seltsam an. Einschenken, das Glas auf das Tablett stellen, den rollengelagerten Lastenaufzug einklinken, der bei der Ankunft automatisch ein bewegliches Bild in der Bibliothek öffnet. Ohne nachzudenken, vorwärts. Halbdrehung nach rechts, rechte Seite, stillgestanden. Präsentieren des Tabletts. Hitler sagte von uns, das ist ein Land voller Bauern. Das eventuelle Modebereich den Nachschub gewisser Produktionen sichern kann. Und naja, er hatte nicht ganz Unrecht, auch wenn sich die Dinge geändert haben. Aber so ist er auch wieder nicht, was? Dann wären wir alle Kolchosen-Nutten oder Gentleman-Farmer-Sammler. Der Oberst durchquert abrupt den Raum im Stechschritt. Ja. Ja, ja. Er hatte nicht ganz Unrecht. Heute nennt man das GG, Gewerbegebiet. Die Jungs sind unter sich. Tischler, Marionettenbauer, alle Arten von Töpferei. Und glauben Sie mir, wie sich das mischt, das malt man sich besser nicht aus. Kennen wir. Wir haben es in der Reportage über die Nudisten gesehen. Die gehen nackt mit Jesuslatschen einkaufen. An der Fleischtheke sind sie Ton in Ton. Genau, das wollte ich sagen. Das trifft's genau. Ja. Ungefähr so sehe ich die Dinge auch. Ja. Ich habe denselben Eindruck wie Sie. Ja, wie angenehm, dasselbe wie andere zu empfinden. Man sagt sich auf einmal, dass man nicht falsch liegt. Ja, das ist eine außerordentliche Empfindung. Und wie soll ich sagen, persönlich... Also ich glaube, Ich bin noch immer mitten im Salon. Hören bremst. Klemmfingerkontrolle des Tabletts. Gang über den roten Teppich. Ja und? Soll ich auf das Glas bis in alle Ewigkeit warten? Was treiben Sie da eigentlich? Sind Sie festgewachsen? Ich überschreite die persisch-roten Meter, die mich von ihm trennen. Schneller Blick auf das Bild in dem offenen Buch auf dem Tisch. Tief in sich aufsaugen, hopp, Kasten, 80 mal 45 mal 20, in dem sich ein Miniaturgarten befindet. Maulbeerbaum, sagt die Legende, 11. Dynastie. Ein Modell? Zu welchem Zweck? Was für eine Dynastie? Und wie machen die mikroskopischen Vögel, die in den Blättern versteckt wären? Ich wäre mit ihnen da drin. So habe ich mir mein Leben erträumt. Ich ergreife die Äste, wie der Trapezkünstler die Stange. So wie man's machen soll. Ich bin von der anderen Seite, im Innern der Luftblase eingelassen, in die Leere, die hinter dem Grün versteckt ist. Ich habe ganz gewöhnliche Federn. In einer Minute werde ich pfeifen. Uff, ich bin Rob. Gleich pfeife ich. Vorsicht, ich pfeife. Was treiben Sie da mit diesen Lippen wie ein Hühnerarsch? Was treiben Sie? Interessiert sich der Herr jetzt für ägyptische Kunst? Unter diskretem Hängenlassen des Kinns halte ich ihm weiter das Tablett hin, was in einem unmerklichen Lächeln voller Bescheidenheit endet. Nein, der Herr wissen, dass niemals und so weiter. Er greift das Glas und gibt es in einem Zug runter. Der Klassenkampf. Klassenkampf heißt angeblich jeder für sich allein. Versucht man nämlich, den Leuten zu helfen, dann bringt das nichts. Irgendwann sind die Leute erwachsen. Man gibt sein Bestes. Sie müssen die Chance nur ergreifen. Alles für die Katz. Perfekt, vielen Dank. Na los, schon gut. Das sagt er zu mir. Ich habe mich abrupt gebückt, um auf allen Vieren möglicherweise heruntergefallene Zigarrenasche vom Teppich aufzusammeln. Die Politik genauso. Sie sagt den Leuten, macht das nicht. Sie tun's. Genau wie im Fußball. Angenommen, ich bin Torwart. Wenn ich denke, er schießt nach rechts, schießt er nach links. Aber wenn er weiß, dass ich weiß, dass er denkt, er schießt nach links, dann schießt er nach links. Und andersrum. Ja. Toll. Mein Cousin hat das immer gesagt. Ein völliger Schwachkopf. Aber in starken Stunden ein Visionär. Sie kommen so selten vor, dass er es selbst nicht merkt. Und das muss Genie sein. Er sagt immer, Vorhersagen sind Unsinn. Beispiel, er sagt den Leuten, Es gibt keine Marktnischen, wo ihr es euch für alle Ewigkeiten bequem machen könnt. Und zack, klaut man ihnen die Idee. Während der Deportation... Ich liege in den Motiven Leuten des mittleren Teppichs. Das gilt euch. Ich bin ein Krümel in den Hecken grüner Wolle. Mein Name ist Dings da, Rob, weiß nicht. Ich werde von den Alleen des Olymp geschluckt. Ich singe mit geschlossenem Mund. Seltsam. Ich berühre keine Rose. Ich berühre immer dich. Ich nehme nichts mehr wahr. Ich bin ein Krümel in den Hecken grüner Wolle. Mein Name ist Dings da. Blind inmitten der Strünke sammle ich die hypothetische Asche und gehe. Wenn ich Zeit habe, laufe ich. Durch ständige Übung werden meine Gelenke beweglicher. Arme in Gabelform, um den Wind zurückzustoßen. Die Fettmasse, die meine Muskeln an der Oberfläche bedeckt, bewegt sich im Zeitlupentakt, wie die Falten eines Hähnchens in Aspik. Ich lasse die bösen Erinnerungen verschwinden. Laufen tut gut. Ich bin gut in Form. 10 Sekunden, 45 Hundertstel. Nicht gut. Ich bin nicht in der vorgesehenen normalen guten Verfassung. Mein Träger Blutzucker. Irgendwas funktioniert nicht. Ich lege meinen inneren Hochleistungsgeschwindigkeitsgang ein. Krack. 14 Kilometer. Ich presse gleichzeitig den Winkel meines Schlüsselbeins und die linke Nasenwurzel. Freischalten des Riesenschrittes. Ich laufe wunderbar. Ich laufe nicht schnell genug. 15 Kilometer. Die Drehzahl sinkt. Man darf sich nichts vormachen. Die Blutdruckhemmstoffe an der Organfront arbeiten nicht mehr. Das in der Luft enthaltene Gift dringt mit größter Geschwindigkeit in meine inneren Gewebe ein. Rückenschmerzen, als wäre ich tagelang in einem Sarg geblieben. 17 Kilometer. Läge ich in einem Sarg, würde man mir die Nahrung über einen Schlauch einflößen und gleich darauf eine ebenso große Dosis Wasser, damit sich im Magen alles gut vermischt. Der Magen ist von ganz alleine. Zeitgewinn. Nur müsste der überwachende Assistent vollkommen vertrauenswürdig sein. Wen bitte ich darum? Dies hier ist kein Sanatorium. Kein Sanatorium. Alles andere, aber das sicher nicht. Sicher nicht. Heutzutage muss man die Einstellung ändern. Nicht nur mehr, sondern besser arbeiten. Besser die Arbeit selbst hat sich verändert. Schluss mit, ich habe eine Stelle gefunden und hopp, für immer in die Hängematte. Totaler Dienst. Dahinter steckt die Idee des unmittelbaren Gewinns. Totaler Dienst. V hoch N durch F. V vorher, F Fortschritt. Die alten Zeiten müssen von der Zukunft ins Unendliche geteilt werden. Meine Herren, der Dienst hat sich geändert. Der Begriff selbst. Wieso? Weil die Bedingungen sich geändert haben. Da unsere Herren nicht mehr daran gewöhnt sind, gemäß der großen Tradition bedient zu werden, auf die sich der Ruf unseres Standes gründet, haben sie ihn vergessen. Moral, man muss weitere Elemente hinzufügen, um ihnen zu zeigen, dass die Arbeit gut gemacht ist. Gut gemacht ist. Man unterstreicht seine Gesten, übertreibt ein bisschen, zeigt, dass man's kann. Man muss die Geste zerlegen. Daher die Bedeutung jedes Handgriffs und jeder Fußstellung bei jedem Schritt. Bei jedem Schritt. Zum Beispiel Krümelreinigung. Zwei Techniken. Sie da? Der Schaber und der... das Ding, das man über den Tisch rollt und das unten drunter einen kleinen Krümelbehälter hat. Ein Krümelsammler. Griff, Daumen, Zeigefinger. Der Ringfinger, der führt unten. Arm, Gelenk, Hand sind verbunden. Das ist das Geheimnis. Immer zum Krümel hinziehen, von vorne nach hinten. Nie auf den Krümel zustoßen. Schnipsrisiko. Zurückweichen, um ihn besser zu bespringen und so weiter. Leichte Beckenstöße hinzugeben. Leicht, um das Ganze zu rhythmisieren. Genauso. Damit es schön aussieht? Ja. Nein! Um den Krümelsammler zum Ziel zu führen, ohne in alle Ecken des Tisches zu schlingern, wo gar keine Krümel sind. Zeitgewinn und unbewusster Aufbau von Sicherheit beim Esser. Totaler Dienst, Bewunderung, die unseren Herren zufließt und damit uns. Und damit uns. Gut, gut, gut, gut. Schlussfolgerung. Bis auf den letzten Knopf muss man alles vom Kunden wissen. Neigungen, Wünsche, Geschmacksmodifizierungspotenzial, Begierde und Befriedigung. Ich weiß, dass ich jetzt des Guten zu viel tue. Ich erhebe mich und stürze zu der schwarzen Tafel, wo ich auf Teufel komm raus Kreise und Ovale male, wie man es in der Mengenlehre macht. Asymptote einer Linie verbesserter Art. Brülle dazu. In Genauigkeit und Ertrag nie die ideale Perfektion erreicht, sich ihr aber unendlich nähert. Sie dürfen gehen. Zurück in meinem Zimmer. Ein großes, schwarz gerahmtes Bild. Francis Remington. Zwei Indianermotive. Rechts ein Aquarell. Max Thorpe. Tote Ente. Arbeitsmöbel stehen entlang der Wände. Zeichentisch, Fleischer, Hackklotz, Aktenschränke, Videoschrank mit Milchglasscheibe, ein ausziehbarer Tisch, ausklappbarer Bettschrank, eine Vitrine für Ausstellungsobjekte, ein Schweißgerät. Der Geruch der Werkzeuge schafft die ideale Atmosphäre für die konstruktive Reflexion, die ich anstellen muss, um diese Familie vor einem unvermeidlichen logistischen Zusammenbruch zu retten. Auch wenn ich dieses heimliche Projekt am besten vergäße, um es vor diesen Leuten zu verbergen. Sich mit etwas anderem beschäftigen, um zu vergessen. Ein Modell des Hauses bauen, um die Wege des Personals besser zu rationalisieren. Das Haus ist ein Schlachtfeld, wo kleine Figuren von oben besehen die Truppenbewegungen nachstellen. Sich vor dem Einschlafen daran erinnern, dass ich darauf gekommen bin, um etwas Bestimmtes zu tun. Es mit lauter Stimme sagen. Das Vorhaben auf mnemotechnische Begriffe und einfache Bilder reduzieren, um es im Ruhezustand zu konservieren und in meinem Gedächtnis immer parat zu halten. Genauso, wie ich mich sofort an meinen Namen erinnere, wenn ich an einen Käfig denke. So einen zum Augentraining beim Augenarzt, wo man durch Schielen einen Vogel ein- und ausgehen lässt. Schielen Sie jetzt. Heute wird es eine Nummer härter. Phase 2. Wollen Sie Fortschritte machen? Sie glauben wohl, es reicht, an Türen zu lauschen und im Vorbeigehen 2, 3 Informationen aufzuschnappen. Man kann sich unter einem Tisch verstecken. Sich unter einem Tisch verstecken, hervorragend, bemerkenswert. Versuchen Sie das mal. Wo ist Georges? Wird über Ihnen eine Stimme fragen. Und wenn Monsieur auf die Idee kommt, unter dem Tisch nachzuschauen, ob die Fußklingel kaputt ist, bravo, Georges. Es gibt eine bessere Methode, um herauszubekommen, was die Leute denken. Rekonstruktion. Rein statistisch gesehen funktioniert das. Wenn ich sage, ich spreche mit der Stimme eines Standardgastes, das Wetter ist ideal, aber morgen gibt es, na? Neuigkeiten? Ein Gewitter! Schwachkopf. Ich stehe auf und verpasse ihm eine Ohrfeige, dass er vom Stuhl fällt. Ergänzen Sie selbst, was fehlt. Verknüpfung der Informationen mit minimaler Fehlerquote. Moral, man muss kommunizieren. In unserer Gesellschaft leiden wir unter Kommunikationsmangel. Merken Sie sich das. Die Platte tragend gehe ich vorsichtig die lackierte Mauer des gekrümmten Flures entlang. 300 Meter. Anschwellendes Stimmengewirrs, je näher ich dem Speisesaal komme. 200 Meter. Ausgleichsneigung der Platte im Verhältnis zur Kurve. 100 Meter. Stimmengewirr. Ich komme näher. 60 Grad Kurve vor dem Stützbalken. Schnalzen mit der Zunge, Öffnung der Türflügel mittels zweifacher Auslösung versteckter Hilfsmechanismen. Ich trete ein, maximales Licht. Schreie. Oh, ist der schön. Oh, hey. Was für ein Exemplar. Wunderschön. Donnerwetter. Super. Hier gefangen, ja? Da vorne, in Ihrer Grube, in diesen schwarzen Teichen. Im See. Krach, Schlacht. Na, früher gab es dort, was Sie unsere schwarzen Teiche nennen, fette Karpfen. Und sie wurden gefüllt gegessen und nicht mit irgendwas gefüllt. Ich drehe mich um und stelle die Platte auf den Beistelltisch. Zweimal kurzes Atmen. Aus Aberglauben, Rümpfen der Nase. Ich lasse die bösen Erinnerungen verschwinden. Wende, Gang zum Tisch. Mit einem Schwung der Arm- und Schulter koordiniert, wobei das ganze Körpergewicht Richtung Tischende verlagert wird, die Platte dem weiblichen Gast 1 bis 7 Zentimeter links der Finger hinhalten. Ich beende die Bewegung mit einer unsichtbaren Verschiebung des Handgelenks, Einladung, sich vom Hecht zu bedienen, der gekrümmt aufgetischt wird, um die Flussbiegung, in der er gefangen wurde, nachzuahmen. Er beißt in einen Krebs auf Griesboden, der den Sand darstellt. Hopp. Ich lasse die Platte nicht fallen. Meine eigenen beiden Hände halten die Platte. Es gibt kein Problem. Ich bin Diener seit eh und je. Ein nachdrückliches Nicken zu meinem Assistenten, die Soße aufzutragen, wie es die Pianisten dem Notenumblätterer geben. Es verleiht dieser sehr schönen Pose im Duo die menschliche Not. Ich kann nicht allem zuhören. Ich bediene. Ich lasse die bösen Erinnerungen verschwinden. Ich summe, um zu vergessen, dass ich etwas vergessen soll. Das Profil meiner geriffelten Krebssohle haftet auf dem rutschigen Parkett. Ich habe Erfahrung, eine eiserne Moral. Ich lasse die Platte nicht fallen. Reibungslose, reine Arbeit. Ich bin ich und niemand anders. Ich lasse die Platte nicht fallen. Niemand hört mein Lied. Ich singe ganz leise durch die Zähne. Winziges Lächeln. Am Ende gibt es noch ich bin darüber, eine fehlerfreie Maschine. Ich bin geschmeidig und koordiniert. Ich bin nicht lebendig. Sie werden an unserer Stelle sein. Das kommt aufs Gleiche raus. Es gibt immer ein Oben und ein Unten. Ja, ja. Ich gehe und überlasse die restliche, gewöhnliche Bedienung meinen Assistenten. Die großen Dinge sind vollbracht. Alles ist bewundernswert gelaufen. Saubere Arbeit. 100%iger Erfolg. Abgesehen von diesem unangenehmen Augenblick, als Monsieur zu der Person am Ende des Tisches sagte: Stopp, ich kudanda stand. Er hat seinen gezeigt? Stottert das rothaarige Mädchen. Apfelgrünes Puffärmelkleid. Und zeigt auf mich. Dabei habe ich gar nichts Außergewöhnliches getan. Stop. You could understand. Monsieur sagt damit gleichzeitig, dass ich erstens etwas bin, worüber man nicht spricht und dass ich schlecht gehandelt habe, dass ich zweitens diese Codesprache nicht verstehe und dass ich drittens wirklich immer etwas bin, worüber man nicht spricht und so in alle Ewigkeit. Das Stopp klang wie still. Und vom Rest habe ich nur irgendwas wie Kudanderstand verstanden. Der Name eines holländischen Ritters. Eine magische Formel, um einen bösen Gedanken auszulöschen. Still Kudanderstand. Ein Vers aus dem Sommernachtstraum. Himmel, mein Mann, kommt da jemand? Leise, man kann uns hören. Ich kann sehr wohl solche Tarnsätze im Ententon sprechen, so wie man's machen soll. Später morgen. Ich gehe raus und lausche. Am besten kann man in einem Baum zuhören. Auf einem Astende sitzt man wie am Ende einer Mikrofonangel. Ein hervorragender Ort, um Stimmen zu entschlüsseln, die durch das Laub dringen. Ich könnte einschlafen. Das Stechen der Sonne, die vom Blätternetz gefiltert wird, macht meine Gliedmaßen taub. Das Filterspiel der Blätter garantiert eine ideale Tarnung. Zebra, Zweig oder Zuavenvogel. Die gleichmäßige Verteilung von kalt und warm auf den Wangen ermüdet mich. Ich laufe Gefahr, einzuschlafen. Ich werde einschlafen einen ganzen Haufen Halbschwestern, eine gewisse Anzahl von Superschwestern gemeinsam. Mit denen teilen sie hohe chromosomische Gemeinsamkeiten. Faszinierend. Die mehr oder minder hohe Geschwindigkeit der Flügelschläge zeigt A, die Entfernung, B, die Körperposition und C, die Richtung der anvisierten Blume. Faszinierend. Meine Güte. Sie haben ja Hummeln im Hintern, mein Lieber. Sehen Sie doch mal nach, wie weit das Essen ist. Und kommen Sie schnell zurück, um die Führung zu Ende zu bringen. Er hat sich ziemlich verändert. Ich hatte dir gesagt, du sollst ihn nicht einladen. Die rothaarige Person, die sonst immer am Ende des Tisches sitzt, ist auch dort. Das erste Mal fiel sie mir auf, als ich einen neuen Dreifuß für das Fernrohr ausprobierte. Sie spazierte vor meinem getarnten Personalbeobachtungsposten herum. Rothaarig, große Nase, große Füße. Immer auf der Suche nach Schmetterlingen. Oder, ab 31 Grad im Schatten, die Oberschenkel in den Brunnen zu tauchen. Ich hatte zum Glück daran gedacht, einen Fotoapparat am Fernrohr zu befestigen. Vergrößert ähnelt jedes Molekül ihres Gesichts einem unsichtbaren grauen Flecken. Bei Hitze müssen die Flecken gären und eine ungewöhnliche Hitze verbreiten, wie vollendes Fieber in der Erde. Ein Stück Fleisch, das man auf einer Mauer auslegt, ein Kilo vergrabene Pflaumen, ein Kaninchenkopf in einem Wandschrank. Ich kriege sie. Schnelle Überprüfung. Sie ist da, sie ist es. Echt ist sie viel schöner. Ideale Flecken. Bienen ist immer schönes Wetter. Denn im Unterschied zu uns, ich liebe sie. Farben so gut wie gar nicht wahr. Höchstens blau und gelb. Aber was die Blumen angeht, das ist viel ausgeklügelter. Der Oberst ist im Eiltempo schon wieder zurück. Sie werden sich nicht mit 50 Mann darauf stürzen, um herauszukriegen, ob es sich lohnt. Sie sind nicht wie wir. Sie ziehen verdammt nochmal Lehren aus der Erfahrung ihres Nächsten. Sie sollten ein Buch darüber schreiben. Ach, das würde die Leute... Das schrille Säuseln ihrer Stimme weckt mich wie ein Feuerstoß im Hirn. Wenn ich im Schlaf vom Baum rutsche, mache ich einen prima Eindruck. Wie ein verschimmelter Apfel oder ein durch Herzinfarkt verstorbenes Eichhörnchen, das ihnen auf den Kopf fällt. Ich bin genau über der Goldgezahnten, die in einer Endlosschleife wiederholt: Schreiben Sie etwas darüber, schreiben Sie, schreiben Sie. Den Körper in Zweige gerollt, ist meine Weste grün. Ein Tarnhemd. Niemand kann mich entdecken. Gut so. Jede Kalkulation enthält eine Restfehlerquote, erkläre ich meinen Leuten in der Pause. Außer Atem sitzen alle im Kreis auf Baumstämmen in einer Lichtung. Man muss sie auf einen Prozentsatz herunterschrauben, der fast dem Zufall gleichkommt. Dem müssen wir zuvorkommen. Wenn jemand zu Ihnen sagt, ich hätte gern dies oder das gehabt, ach nein, doch lieber Tee statt Kaffee, dann können Sie sicher sein, dass er schon bei der Konkurrenz ist. Heutzutage muss man Vorgänge vom Ende zum Anfang hin durchdenken. Man könnte sagen, wenn neue Dinge erfunden werden müssen, heißt das, niemand hat bislang die Idee dazu gehabt, niemand braucht sie. Ist das so? So ist es. Nein! Neuerungen sind immer notwendig. Beispiel: Zum Mittagessen plane ich Kaninchen. In einem sauberen Stall muss es mit frischem Gras gefüttert worden sein. Warum? Weil es sauberer ist? Nein! Um die Rasse zu veredeln. Indem man sie in größtmöglicher Hygiene paart, kommt man voran. Mittels Kreuzung erhält man blinde Hasen, die nur noch ans Fressen denken. Deshalb die Stelle im Keller-Idee. Die Feuchtigkeit verleiht dem Fleisch zusätzlichen Salpetergeschmack, der künstlich das übliche Abhängen ersetzt und es ermöglicht, sofort speisefertige Kaninchen zur Verfügung zu haben. Bemerkenswert. Das ist Haushaltskunst. Das ist das Unternehmen von heute. Geschmeidig, flexibel, es passt sich stets den wechselnden Wünschen der Kunden an. Und immer haben sie recht. Maximale Betreuung, produziertes Mutterverhältnis. Viel Glück, meine Herren. Und zum Abschluss die Übung mit dem Tablett auf dem Kopf, vor der Tür, beide Hände auf den Rücken gebunden und das Ganze auf einem Bein. Nein, nein, war nur ein Witz. Ich laufe nicht schnell genug. 500 Meter. Die Morgenfrische ist meine Zeit. Ich muss Sport treiben. Ich habe etwas Wichtiges zu tun. Ich muss in Form sein. 1 Kilometer. Ich komme an dem Gedenkstein vorbei mit der eingemeißelten Inschrift. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Welcher Sieg? Welcher Tod? Wohin verschlungen? 2 Kilometer. Die Straßengräben sind tiefgrün. 2,5 Kilometer. Ins Tal hinunterlaufen. Hopp, grün, grün, grün. Elastisches Lodengrün der Grasbahn. 3 Kilometer. Kapelle. Und der Herr sagt ihm, ihr seid nichts, brüllt ein Typ in Schwarz mit erhobenen Armen durch die erleuchteten Scheiben. Und dieses und jenes habe ich erschaffen. Dann sagt Gott, und dies zu meinem Gedächtnis. Tut es also. Aber wenn Gott im Gegenteil nicht hinzufügt, tut es nicht zu meinem Gedächtnis, tut es auf keinen Fall. Und wenn Gott gar nichts sagt, nichts hinzufügt, tut nichts. Welcher Herr? 3,6 Kilometer. Kurve in das schwarze Loch aus totem Gras. Ex Maria Virgine. Abstieg zum Wasser. Et homo factus est. Ich höre sie noch immer singen. Ex, was? Kleines, trockenes Buchengehölz. Unter regelmäßigen Schritten. Knacken von totem Laub und Reisern. 6 Kilometer. Halbkreis im Gehölz. Richtung Wasser und Moos. Was sagt Gott in diesem Fall? Sind Sie Gärtner? Vorbereitete Antwort. Hacke in der einen Hand, Harke in der anderen. Ja, und übrigens werde ich Ihnen etwas zeigen. Suchen Sie den Fehler, würde ich zu ihr sagen, wenn ich sie mit vollem Tempo über den Hauptweg führe. Sie wird in der Horizontalen hinterhergeschleift, wie die Schwester von Peter Pan, in den Himmel gezogen, wie aus einem plötzlich geöffneten Flugzeugfenster. Ankunft am Boden, mitten im Rondell weißer Rosen, in das ich eine rote gepflanzt habe. Suchen Sie den Fehler. Die rote. Bravo. Oh ja, sie ist, wie Sie, eine Unbekannte in diesem Ozean der Banalität. Und in dem Augenblick, wo sie vor Überraschung mit den Augen klimpert, fasse ich sie bei der Taille, ziehe ihre Bluse hoch und hopp, knete ihr Unterleib und Hintern. Sie geht genau in dem Augenblick auf alle Viere, und hier ist als mein eine kleine Gruppe in das Gewächshaus tritt. Die Scheibe müsste man mal erneuern. Was treiben Sie da? Er schaut mich plötzlich an, fragend, zusammengezogene schwarze Augenbrauen, starr und Augenringe, Augen eines toten Uhu. Ich lasse das Gemüse gegen den Uhrzeigersinn herumgehen, mit hirngespickter Kohl und Rüben. Das Kaninchen springt aus einem aufrechten Strauß Spargel. Rücken aus Artischockenhaar, mit Himbeeressig gefärbt. Eine echte Karotte zwischen den Zähnen. Zwei schwarze Johannisbeeren simulieren die Augen. Das Gespräch geht weiter, die guten Wilden, jedoch etwas unangenehmer. Sie sind völlig bekloppt. Na dann, sehr schön. Vergleichen Sie doch einfach ein Liedchen Ihrer Freunde mit einem gut geschriebenen Choral. Na los doch. Na los. Sie irren sich, das stimmt nicht. Ich versichere Ihnen... Na? Aber ja doch. Sie sind ein Schwachkopf. Hey, Sie verlieren die Kontrolle, mein Lieber. Na. Monsieur steht auf, steigt auf den Tisch, zieht ihn an der Jacke hoch, wiederholt dreimal. Dann verliere ich eben die Kontrolle. Und stößt ihm das Tranchiermesser in den Bauch. Ein gewaltiger, schwarzer Blutstrahl bedeckt das Tischtuch. Ich hätte gehofft, er tut es. Tu's. Ich kann ihn von Weitem beeinflussen. Er spürt, dass ich ihn anschaue. Im Geiste durchbohre ich eine Wachsfigur, die ihm ähnlich ist. Reichen Sie mir die Soße. Er hat verstanden. Das ist ein Code. Er will mir sagen, ich soll ihm das Messer reichen. Er wird ihn töten. Wenn er es nicht tut, werde ich es tun. Verzeihung, ich gehe voraus. Dunkle Flure. Geben Sie Acht auf den Kopf. Dort entlang. Vorsicht, Stufe. Und dann... Krack. Das erinnert mich an den verblüffenden Humor einer meiner Leute. Eines Tages, wir sind in der Luft, und die Jungs unten ballern, was das Zeug hält, rums, Treffer, rechtes Triebwerk. Und mein Navigator, einer unserer Jungs vom 2. Zuhavenregiment, dreht sich um und wissen Sie, was er zu mir sagt? Na, schönes Wetter, Oberst. Ha, einfach so. Naja, heute ist das anders. Man versteht die Bitterkeit unserer Veteranen. Der Mensch ist doch immer noch zu schönen Gesten fähig. Einverstanden? Einverstanden. Nur 2 Jahre später erfahren Sie aus der Zeitung, dass derselbe Heilige seine Familie mit dem Gewehr erschossen hat, bevor er es gegen sich selbst gerichtet hat. Hören Sie also mit Ihren Kriegsgeschichten auf. Sie kotzen uns an. Wie bitte? Ja. Kotzen. Was? Muss ich es Ihnen erst auf einem Zettel schreiben, Oberst? Essen Sie das Kaninchen auf. Im Eischussloch steckt eine Karotte. Wer sie findet, bekommt eine hausgemachte Überraschung. Verstörtes Gesicht der rothaarigen Person am Ende der Tafel. Sie fühlt sich langsam nicht mehr wohl. Ich drehe mich zur Anrichte um. Ich werde sie retten. Beschlossene Sache. Ich drehe mich um. Sie gibt mir ein Zeichen. Sie zwinkert mir zu. Das ist das Signal. Ich hätte es mir denken können. Sie ist auf meiner Seite. Ich wusste es. Ich werde sie retten. Nacht. 6 Kilometer. Sauerstoffüberversorgung des Gehirns durch Beschleunigung der Schlagzahl der Arme. Heute mache ich Tempo. 18 Kilometer pro Stunde. Ich laufe mich frei. Takt 37 Schritte pro Minute. Ich bin das Insekt mit den Stahlflügeln. Der fliegende Skarabäus. Papierfliege. Knochenmaschine. Essen Sie das Kaninchen auf. Knöchelligament 422 in Marsch setzen. Ich werde diesem Albtraum entkommen. Ich bin ein Vogel. Chilp, chalp, chilp. Ich bin eine Maus mit Düsentrieb. Piep, piep. Ich bin beides. Ich liege in der Zeit. 8 Kilometer. Tiefflug, Butterschneide, Fadenwerkzeugmaschine. Selbstgesteuert, ferngelenkt. Ich fliege, also bin ich und so weiter. 9 Kilometer. Ich denke an Sie. Ich denke an Sie. Ich habe mich getäuscht. Ich täusche mich. Ich hatte es nicht begriffen. Sie ist eine wirkliche Person. Anrede, Fräulein, Prinzessin, ich bedauere, Sie, 16 Kilometer, ich werde Sie retten, schneller. Meine Herren, je Wir brauchen neue Motivation. Die Zufriedenheit sinkt. Köpfe werden rollen. Mit den kleinen Gelegenheitseinnahmen, die einige unter ihnen sich auf Kosten der gemeinsamen Arbeit verschafft haben, ist Schluss. Wir werden ein kleines Manöver organisieren. Wer nicht mitkommt, fliegt raus. Zwei Gruppen schwärmen in den Wald aus. Die Blauen gegen die Weißen. Die Weißen beginnen da drüben, die Blauen auf der anderen Seite. Echte Kugeln. Los geht's. Die beiden Bataillone marschieren in voller Montur. Diese bewundernswerten Männer vollbringen im Kugelhagel einen herrlichen Marsch in die Schlacht. In Reih und Glied. Das Gewehr wie zur Parade geschultert. Zur selben Zeit, fast sofort, dröhnt eine Salve aus dem Unterholz. Und jetzt... Mörserraketen, meine Herren. Eine Waffe, die heute die strategischen Konzeptionen selbst verändert. Die Mörserrakete verbindet klassische Sicherheit mit moderner Tugend. Alles Lebende wird vernichtet, nicht aber die materiellen Güter. Alles bleibt einwandfrei. Die Blumen in der Vase, der Tee in der Kanne, die Eier in der Schachtel. Genau in diesem Moment fragt der Fähnrich der 2. Zuaveneinheit den Oberst. Das bin ich. Oberst, soll die Fahne aufgezogen werden? Nicht nötig. Die Fahne bleibt eingerollt. Der Weg ist frei. Ich lupfe meine Falltür, verrücke das Bild der im Sitzen eingeschlafenen Frau. Kot. A. I. M. E. M. M. Gleich M, wie Monsieur. Das hätte ich mir denken können. Eine Fotoserie, die ein Straßenfotograf gemacht hat. Eine große Tischgesellschaft im Smoking. Monsieur als junger Mann von 2 quasi nackten Mädchen umgeben. Verschlüsselte Briefe, Karteikarten mit Fingerabdrücken, Zeichnungen, anonyme Fotos. Ganz klar, was ich zu tun habe. Hole meinen Miniaturapparat heraus und fotografiere Seite um Seite ab. Ohne Eile. Alles läuft gut. Ich bin ein Profi. Man würde nicht denken, dass ich es bin, da ich es selbst nicht weiß. Das ist mein eigentlicher Beruf. Ich habe meine Mission erfüllt. Was treiben Sie da? Monsieur im Morgenmantel. Er richtet eine Kaliber 32 auf mich. Ich schaue ihn zerstreut an und senke den Blick. Er senkt ihn auch. Ich trete ihn mit einem dreifachen Sprungschlag voll ins Gesicht. Als er sich krümmt, gebe ich ihm mit einer rechten aufs Brustbein den Rest. Er geht in die Knie, den Mund voll Blut. Ich mache ihn mit dem Schürhaken nieder, den ich reinige, um Knochensplitter und Haare zu entfernen. Alles in Ordnung. Nur meine Hände sind etwas schlaff. Ich beende die geplante Arbeit, mache die Kiste wieder zu, stelle die Grafik an ihren Platz und öffne die Falltür, die zu meinem Durchgang führt. Ich schließe mich in meinem Labor ein. Ich entwickle die Fotos von Monsieur. Negative reichen sicherlich aus, aber warum es nicht besser machen? Entwicklung. Ich weiß nicht, was an diesen Familienfotos interessant sein soll, aber das ändert nichts daran, dass ich die rothaarige Person retten muss. Oh. Die rothaarige Person tritt ein in mein Zimmer und sagt, was ist das? Ihr zu verstehen geben, dass ich eine Art Familienforscher bin. Eigentlich habe ich willkürlich alle möglichen Reste in meinem Kängurubeutel gesammelt, den ich unsichtbar unter meinem geschickt geschnittenen Frack verstecke. Stofffetzen und zerrissene Kleider, abgeschnittene Haare, Sudelblätter, Geschenkpapier, Briefmarken, verwitterte Schmetterlingsflügel, durchlöcherte Münzen, unbenutzte, farbige Kerzen. Erst kürzlich hat man herausgefunden, dass Pompeji zur Zeit des Vulkanausbruchs nur noch ein Lager von Pennern war. Würde ich ihr in dem Moment sagen, wenn ich mit dem Fuß die indirekte Beleuchtung der Vitrinen einschalte. Aber wozu dient das? Die wiederentdeckten Objekte waren bereits wiederverwertete Objekte, wie ein Rennwagen, der zum Hühnerstall geworden ist. Schauen Sie sich dieses Foto an. Ihr diskret näher kommen und dann, wenn sie sich vorbeugt, mich an ihren Rücken heften und ihr heiße Luft in den Nacken blasen, sich eng an ihren Hintern schmiegen und warten, während ich unartikulierte Worte ausstoße. Sie dreht sich um und presst sich an mich, öffnet den Mund, um die Zunge durchzulassen, die ohne Unterlass Spucke träufelt. Ihre Brüste quetschen sich gegen meine Livree. Ein heißer Schrei dringt aus ihrem Mund. Ihre Augen verdrehen sich unter der nahenden orgasmischen Explosion. Zucken der Arme, zittern der Lenden, dass sie ausgelaugt zurücklässt. Eingeschlafen, schlaff am Boden, leblos. Ich verstehe nicht, was geschieht. Zusammengekniffene Lippen, Atmung gleich null. Kein Hauch auf meinem Taschenspiegel. Ich stecke sie in eine sehr große Plastiktüte für Bauschutt und begrabe sie in der Nähe des Stromaggregats im Wald. Nein, nein, alles klar. Sie atmet. Sie sind eine wirkliche Person, verzeihen Sie mir. Das war nur, um Sie leichter herumzukriegen. Tut mir leid. Ich weiß. Ist nicht schlimm. Ich habe auch nur so getan. Ich weiß. Ich auch. Erstmal vielen Dank dafür, so zu tun, als wäre es wahr. Bravo für die Stotterei. Ich mache das nicht schlecht. Sie machen das außergewöhnlich gut. Ich weiß. Aber ich kann auch gut schielen. Hören Sie auf. Küssen wir uns. Ich werde Ihnen ein kleines Lied vorsingen, das ich extra für Sie komponiert habe. Ja, ja. Ach ja. Ach ja. Ja, ja. Ich liebe Sie sehr. Ich liebe Sie auch. Sie sind meine Superschwester. Danke. Oh, küss mich da. Oh, küss mich da. Ich will jetzt nach Hause. Aber ich halte Sie nicht unter Arrest. Ich hätte Sie anbinden können. Dieser Gedanke liegt mir fern. Gehen Sie. Sie sind frei. Sie anbinden? Niemals. Sie anbinden? Niemals würde ich so etwas tun. Ich werde Sie immer lieben. Egal wo. Mein Gesicht ist ehrlich. Meine Worte entsprechen ihrer Betonung. Ich spreche weder zu laut noch zu wenig. Meine Augen zwinkern nicht auf anormale Art. Ich bin gut gesteuert. Das ändert nichts. Irgendetwas stimmt nicht. Das ist kein wirkliches Leben. Ich habe den Eindruck, mein Leben nicht zu leben. Das ist kein Leben. Ich habe kein Leben. Und wenn er es wäre, der Oberst, aber er ist es. Und ich habe nichts bemerkt, ganz bestimmt. Ich lief ihm im Flur über den Weg, er hat mich angestarrt und zwinkerte mir direkt danach zu. Er hat mir zugezwinkert. Das ist das Signal. Ich gebe zu, ich habe es nicht verstanden. Was für ein außergewöhnlicher Profi. Obwohl ich mir von Anfang an gesagt habe, dass er sich verstellen muss. Bemerkenswert, ein Künstler. Eine grandiose Idee, so zu tun, als würde er nie etwas verstehen. So schnell wie möglich durchquere ich mit meinen Filzschuhen die vereisten Flure. Herein! Er nimmt die Zeitung, die ich ihm reiche. Ah, danke. Ich habe sie, Oberst. Wie? Hören Sie. Ich erlaube mir, Ihnen mitzuteilen, auch wenn das nicht meine Rolle ist, dass die Fotos ohne jedes Interesse sind. Private Dokumente, die Familie, Ferien und so weiter. Keine U-Boot-Pläne. Vollkommen uninteressant, wenn Sie mich fragen. Das hier ist keine Trutzburg. Sie haben sich verändert. Keine wirkliche Gefahr mehr. Weniger extremistisch. Ach, übrigens, die Tarnung ist hervorragend. Der Trick, ständig den Idioten zu spielen. Bemerkenswert. Welch schönes Septemberlicht. Diese Geschichte mit der Winterzeit ist lächerlich. Aber Vorsicht mit der Abendfrische. Man wird die Hunde zudecken müssen. Hören Sie, es muss ein Irrtum vorliegen. Ich verstehe das Ziel dieser Mission überhaupt nicht. Aber gut, das Wesentliche ist getan. Keine Diskussion. Niemand hat etwas gesehen, auch wenn ich es etwas übertrieben habe. Aber die Dinge verbessern zu wollen, ist doch normal. Er schaut mich seltsam an. Es muss das falsche Ziel sein. Sie müssen es verwechselt haben. Immerhin gibt es einen Code. Er schaut mich noch seltsamer an. Alles klar, ich habe verstanden. Er tut so, als wüsste er von nichts. Ein echter Profi. Er gibt mir zu verstehen, dass es Wanzen gibt. Und ich bin dabei, alles zu erzählen. Vielleicht wäre es an der Zeit, sie auszutauschen? Die Blumen. Ah ja. In den Blumen ist eine Wanze. Selbstverständlich. Mein Herr. Ich schnappe mir die Blumen und trampel auf ihnen rum, wobei ich mit der Hand eine schnelle Geste in der Luft mache, um ihm zu zeigen, dass ich verstanden habe. Psst, Sie haben die Mannschaft gesehen. Ich trainiere Sie aufs Äußerste für den Tag X. Hervorragende Geisteshaltung. Dritte Generation. Sie werden nicht einmal wissen, was Sie tun. Sie werden es tun. Nichts mehr zu erklären. Keine Mission mehr. Reine Arbeit. Oder aber, er will mir zu verstehen geben, dass ich suspendiert bin. Das ist es. Es ist vorbei. So geht es allen. Du bist gezwungen, auf der anderen Seite zu sein, und sie nehmen an, dass du unweigerlich für die anderen arbeitest. Sie beurlauben dich, ohne dich zu verständigen, und du machst weiter. Ad vitam bleibst du da, ohne zu wissen, dass es vorbei ist. Unnützer, nächtlicher Wachgang, Pläne zum Wegschmeißen, überschüssiges Material, freiwilliges Exil, erzwungenes Zölibat, Topform für nichts. Bringen Sie mir bitte eine Schlachtplatte mit Gurken. Der Kalte Krieg. Ich habe verstanden, der Herr. Ganz genau, mit Gurken. Die kleine Rothaarige, sie gefällt Ihnen, was? Gefährlich. Sehr gefährlich. Nicht? Er zwinkert mit den Augen und ein kleines freundschaftliches Zeichen der Hand, indem er, peng, peng, den Daumen in der Luft mit dem Zeigefinger wie mit einem kleinen Revolver zielt. Auf Wiedersehen. Ich habe verstanden. Alles klar. Ich habe eine neue Mission. Die Sache hört nicht einfach auf. Sie sind trotz allem mit mir zufrieden. Mir gelingt alles, was ich mache. Es war richtig von mir, nicht mit ihr wegzugehen. Sie ist nicht auf unserer Seite. Alles klar. Fast wäre ich in die Falle gegangen. Fast. 20 Meter über die Wiese. Das ist der schwierige Augenblick und danach Auferstehung. Aber über die Barriere springen, mit weichem Knie aufkommen, hopp, 25 Meter Lauf, ja, so ist es gut. Ich habe meine eigene Sprache, ich mag, was geschieht. Ich stehe in meinem Dienst, wenn ich ihn leiste, ich stehe mir zu Diensten, denn ich bin mehrere. Ich bin vollständig, wenn Sagen tun ist. Ich bin ein Zitat in meinem Gedächtnis, in die Landschaft geschrieben. Ich ziehe im Laufen eine Linie in die Erde. Ich bin diese im Gehen gezogene Linie. 4 Kilometer. Ein neuer Vertrag, ein neues Leben, ich weiß alles. Auf dem tiefen, tiefen Pfad im Wald erinnere ich mich, mein Name ist Drop Rob Robson, Nachfahre der Rotkehlchen, reibungslose Murmel, reines Laufen, reine Arbeit, aufgesogen von der Lehre wie Peter Pan und seine Superschwester. Hinaufgezogen in die hohle Nacht, leerer Stern, aus dem Innern ausgewandert. Du bist meine Superschwester. Hecke, Sprung, Hecke, Sprung, direkt in das große Becken. In das große Becken. Ich schlucke die bösen Erinnerungen. 40 Kilometer direkt in das große Becken. Ich bin biologisch abbaubar. Ich dreidimensional in Zeitlupe. Mein Herz geflüchtet. wenn ich mich verkleiden würde? Ein brillanter Schachzug. Setzt sie ohne Gegenzug matt. Jetzt, wo ich alles bis ins Kleinste durchschaue. Drinnen wähle ich die Nummer nach draußen. Taschentuch auf den Hörer. Ja, hallo? Guten Tag, mein Herr. Oberst am Apparat. Rubonsun. Robotson. Wie? Rubonsun. Entschuldigen Sie, ich verstehe Sie sehr schlecht. Ich bin ein Freund Ihres Freundes Kudandastan. Ich habe den Namen nicht verstanden. Entschuldigen Sie. Kudandastan. Ach so, ach natürlich, aber ganz bestimmt. Also sehr erfreut. Es trifft sich, dass ich für einige Tage in Ihrer Gegend bin, wegen der großen Manöver. Ja, ja. Ein herrliches Remi-Demi mit den Typen vom zweiten zu Abend und das komplette Spektakel, Hubschrauber und so. Ja, sehr gut. Ein Festtag für all unsere Jungs. Wunderbar. Wollen Sie zum Essen kommen? Das wird hart. Wie? Ich verstehe Sie sehr schlecht. Nein, nein, mit Vergnügen. Ich beglückwünschte mich gerade zu der glücklichen Fügung, die mich, wie soll ich sagen, meine patriotischen Pflichten in Ihrer Nähe erfüllen lässt. Ach so, ja. Seine Pflicht, nur einen Flintenschuss entfernt von einem gemeinsamen Freund zu erfüllen. Aber natürlich, ja. Das erinnert mich an den Satz eines Diktators, der, als er von uns sprach, irgendwas sagte wie: Das Land, das ist ein Land voller Bauern, das eventuell im Modebereich den Nachschub gewisser Produktionen sichern kann. Und er hatte nicht ganz Unrecht, auch wenn sich die Dinge geändert haben. Aber ganz bestimmt. Ja, so sehr auch wieder nicht, was? Das wäre ja die Höhe, wenn die Dinge sich wirklich ändern würden. Sowas ändert sich nie, was? Dann rüsten wir mit aller Kraft wieder auf. Jetzt schiebe ich ein mindestens einminütiges Lachen ein. Ich gebe zu, dass stimmt. Heutzutage, naja. Ja, wir werden genügend Zeit haben, die Angelegenheit in Ruhe zu besprechen, nicht wahr? Um welche Zeit? Um eins. Es scheint, Ihre Tochter ist da. Meine Tochter? Ja, eine sehr charmante Rothaarige. Offensichtlich pflegt sie mit Gärtnern mehr als nur ein herzliches Einverständnis, was? Wie meinen? Schließlich ist man auf dem Lande. Um welche Zeit? Um eins. Mit Vergnügen und so weiter. Sich die Wangen mit Spezialgummi aufblähen, die Haare mit schwarzem Wachs färben, einen falschen Schnäuzer aus Dachshaar ankleben, Brille mit Trifokalgläsern und gefärbte Kontaktlinsen, Wildschweinleder-Imitatschuhe, Reithose, Haselnussstock, taillierte Tweedjacke, gestohlenes weißes Hemd. Sehr früh aufstehen, ein schnelles Auto leihen, durch die offenen Tore in die Allee abtauchen, das Gaspedal durchtreten, 7400 Umdrehungen pro Minute, mehrere Kilometer durch den Baumtunnel fahren, im Beschleunigen plötzlich in einer Kurve oben auf dem Hügel eine enorme, rote, mit dunklen Schornsteinen gespickte Fassade bemerken. Ein letztes Mal zwischen den schwarzen Bäumen abtauchen. In grellem Licht wieder auftauchen. Zweifaches Kuppeln, leichtes Schleudern in einem Bogen von 146 Grad. Den Motor abstellen. Mit den Beinen voran über die Wagentür springen, dann den Kopf, Arme einziehen, hopp, Hüftschwung und mit beiden Beinen auf der Erde landen. Der Zuavenoberst. Hörspiel von Olivier Cadieux. Aus dem Französischen von Ulrich Menke. Musik Christoph Tewes. Es sprachen er, Jens Harzer, Monsieur und Pfarrer Berthold Tötzke, Rothaarige Almut Henkel, Oberst Walter Renneisen, Frau mit den Goldzähnen Rosemarie Gerstenberg, Lehrling Martin Leutgeb. Ton Werner Klein und Karin Beaumont. Musikaufnahmen Ralf Schnellbach. Regieassistenz Maidon Bader. Regie Alexander Schumacher. Produktion Saarländischer Rundfunk 2000.